Heute mit Pastor Joseph Prince. Wenn du also in irgendeinem Bereich kämpfst, sei es wegen Mangel in deinem Leben, wenn du zum Beispiel eine offene Rechnung hast, die du nicht begleichen kannst, oder wenn du mit körperlichen Beschwerden kämpfst, lieber Zuschauer, widme dich dem Wort, besonders dem Wort, das sich auf diese Bereiche bezieht. Sättige dich mit dem Wort. Höre Predigten, in denen das Wort Gottes verkündet und ausgelegt wird, in denen der Kern des Weizens aufgebrochen wird und du den Keim darin, die dir offenbarte Erkenntnis, erblickst. Denn wenn das Wort Gottes in dein Herz fällt, wird diese Ernte in deinem Leben sichtbar werden. Und die Art und Weise, wie du es hörst, das Maß deiner Hingabe, bestimmt das Maß dessen, was du empfangen wirst. Bist du nicht auch gespannt, heute Gottes Wort zu empfangen? Ich bin so dankbar, denn ganz am Ende gab Jesus ihnen eine handfeste Lehre. Seht euch das an, am Ende der Gleichnisse erteilte Jesus eine praktische Lektion. Hier ist sie. Und an jenem Tag, beachtet das, am selben Tag, an dem er all diese Gleichnisse erzählte, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Stop. Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Freunde, was wir gelernt haben ist: Habt Acht, was ihr hört und wie ihr es hört. Wer spricht hier? Jesus. Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Hinüberfahren, sagt hinüberfahren. Er sagte hinüberfahren, nicht untergehen. Wir gehen nicht unter, wir fahren hinüber, an das jenseitige Ufer. Wenn ihr über sein Wort nachdenkt, entsteht in euch der Entschluss, lasst uns auf die andere Seite hinüberfahren. Welche Bedeutung messt ihr seinen Worten bei? Ach, er sagt das nur so, er hofft, dass es passieren wird, oder er äußert nur einen Wunsch, es mag passieren oder auch nicht. Hört ihr das Wort so? Ist dies das Maß, das ihr Gottes Wort beimesst? Denn mit dem Maß, das ihr anlegt, wird euch gegeben. Nun sagt Jesus, lasst uns auf die andere Seite hinüberfahren. Wisst ihr, was Jesus dann tat? Als sie die Menge zurückließen, nahmen sie ihn im Boot mit, wie er war, und auch andere kleine Boote waren bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm. Das griechische Wort für groß ist hier Megas, woher das Wort Mega stammt. Ein Megasturm brach los, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Das liebe ich. Er schlief im hinteren Teil des Bootes, mitten in einem Megasturm. Stellt euch das mal vor. Wisst ihr, warum er schlief? Weil er es gesagt hat. Lasst uns auf die andere Seite hinüberfahren. Er glaubte, dass das, was er sagt, geschehen wird. Und er schlief ein. Wenn ihr Gottes Wort aufnehmt und darüber nachsinnt und dann ein Sturm aufkommt, zuerst kommt der Wind immer stärker und dann beginnen die Wellen höher und höher zu steigen. Denkt daran, die Gleichnisse in den Evangelien passen in den Zusammenhang der geschichtlichen Erzählungen. Und der Zusammenhang hier ist, Gegenwind kommt wegen des Wortes. Gegenwind kommt wegen des Wortes. Der Teufel möchte dieses Wort aus eurem Herzen stehlen und eure Freude, euren Frieden, euren Glauben rauben. Aber die Jünger gerieten in Panik. Sie sannen nicht über die Worte von Jesus nach. Sie schenkten seinem Wort nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient. Beachtet, sie sannen nicht über das »Lasst uns hinüberfahren« nach. Petrus sagte nicht zu Johannes, »Hey, Johannes, Leute, entspannt euch!« Er hat gesagt, wir sollen hinüberfahren. Erinnert ihr euch? Er hat es gerade gesagt, ans andere Ufer fahren. Also hauen wir uns mit ihm aufs Ohr. Lasst uns Monopoly spielen, bis wir dort ankommen. Kommt schon, wir fahren hinüber. Er hat nicht gesagt, wir sollen untergehen. Er sagte, lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. Wenn er sagt, hinüberfahren, können wir nicht untergehen. Halleluja! Doch wegen des Sturms, und es war ein echter Sturm, ein Megasturm, hatten sie Angst. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Freunde, ich glaube nicht einen Moment daran, dass sie nur in Panik gerieten, weil sie noch nie einen solchen Sturm erlebt hatten oder einfach nur Angst vor Stürmen hatten. Nein, das sind erfahrene Fischer, die schon viele Stürme erlebt haben. Wenn Sie also so ängstlich sind, gibt es einen natürlichen Grund zur Besorgnis. Sie sind erfahrene Fischer. Also sollte man nicht kleinreden, dass dies ein Sturm ist, vor dem man sich im Natürlichen fürchten sollte. Aber der Herr lehrt sie auf eindrucksvolle Weise. Auf eine Weise, die wie eine lebendige Veranschaulichung dessen ist, was er ihnen gerade beigebracht hat. Hier zeigt sich die praktische Anwendung. Und das Wort verstehen, wenn ihr Gottes Wort empfangt, müsst ihr es verstehen. Es ist das griechische Wort Sunemi. Und Sunemi bedeutet, eins und eins zusammenzuzählen. Wenn jemand Gottes Wort nicht versteht, kommt der Feind. Der Teufel kommt und reißt das Wort weg. Dieser Mensch hat kein Sunemi. Er kann Gottes Wort nicht betrachten und eins zusammenzählen. Dafür braucht es Weisheit, eine weitere Facette der Weisheit, genannt Sunemi. Gott schenke uns allen dieses Sunemi. Gepriesen sei der Name von Jesus. Und die Bibel berichtet weiter, und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind. Und es entstand eine große Stille. Gerade eben wütete noch ein Megasturm. Und nun herrscht eine große Stille. Das Wort für diese große Stille ist wieder Megastille. Schweig, sei still. Ist euch aufgefallen, dass Jesus nicht vom Sturm geweckt wurde? Er schlief. Was Jesus weckte, war der Ruf seiner Jünger, der Menschen, die er liebte. Du bist es, den er liebt. Wenn du zu ihm rufst, ist er ganz Ohr, wie eine Mutter. Eine Mutter kann im stärksten Sturm schlafen, aber ein leises Wimmern ihres Kindes neben ihr weckt sie sofort. Andere Dinge mögen sie nicht wecken, aber dieser Ruf bringt eine Antwort der Liebe hervor. Seht, was Jesus dazu brachte, aufzustehen. Was weckt Jesus? Nicht der Sturm, nicht das, was der Teufel anrichtet. Davon lässt er sich nicht beeindrucken. Und er treibt heute sein Unwesen in der Welt. Es ist wichtig, dass ihr darauf achtet, was eure Ohren und Augen aufnehmen, denn das sind die Pforten zu eurem Herzen. Sei es Gottes Wort oder die Worte der Welt, die des Feindes. Der Feind streut Worte aus, um Gottes Wort zu verdrängen. Habt ihr das bemerkt? Deshalb ist es nicht ratsam, den ganzen Tag mit den sozialen Medien zu verbringen und das Leben dieser und jener Person zu verfolgen. Was sagt diese Person? Es sind alles nur Worte, Worte, Worte, die euer Herz vergiften und eure Einstellung trüben können. Sie können Entmutigung säen, euch depressiv machen. Das gilt auch für die Nachrichten. Es ist zwar gut, allgemein informiert zu sein, um zu wissen, was in der Welt los ist. Wir leben schließlich in der realen Welt. Aber sich von den Nachrichten vereinnahmen zu lassen und sie immer wieder anzusehen, anstatt Zeit im Wort Gottes zu verbringen, füllt den Geist mit Negativem. Und die Frucht davon sind Niedergeschlagenheit, Elend und Stress. Man ist verwirrt und unsicher, was man als nächstes tun soll. Doch als Kind Gottes solltest du Früchte der Freude und des Friedens hervorbringen. Und alles um dich herum, was ein Fluch ist, wird sich in Segen verwandeln. Und das hat Gott für dich vorgesehen. Preist den Herrn. Habt Acht, was ihr hört. Wie gesagt, es ist in Ordnung, hin und wieder die sozialen Medien zu checken. Aber seid euch der Gefahren bewusst. Ihr könntet so vertieft darin sein, dass es euch eure Zeit stiehlt. Dann hat der Teufel es geschafft, euch das Wort Gottes, das in eurem Herzen ist, zu nehmen. Gebt Gott und seinem Wort den Vorrang. Halleluja, preist den Herrn. Platziert die Bibel überall, wo ihr könnt, sogar in eurem Badezimmer. Wenn ihr glücklich und entspannt seid, ist das der perfekte Moment, zur Bibel zu greifen. Wenn ihr ein Fußballspiel im Fernsehen verfolgt, legt die Bibel neben euch, damit ihr sie einfach aufschlagen könnt. Es ist völlig in Ordnung, sie zufällig aufzuschlagen und in solchen Momenten in Gottes Wort zu lesen. Ja. Manche religiösen Menschen sagen, man müsse Gott seine volle Aufmerksamkeit schenken. Aber hey, wenn ihr die Gelegenheit habt, Gottes Wort zu lesen, egal zu welcher Tageszeit, nutzt sie. Ihr wisst nicht, wie es wächst, aber es wächst. Ich möchte euch auch ermutigen, das mit euren Kindern zu tun. Sie scheinen vielleicht kein Interesse an den Dingen Gottes zu haben. Ich weiß nicht, wie alt eure Kinder gerade sind, aber besonders in jüngeren Jahren oder sogar im Vor-Teenager-Alter könntet ihr denken, sie hätten kein Interesse an den Dingen Gottes. Oft zeigt sich dieses Interesse erst verstärkt in den Teenagerjahren. Wenn sie noch jünger sind, zeigen sie euch vielleicht nicht, dass sie empfangen und die Gegenwart Gottes erfahren. Ich erinnere mich, wie ich als Kind zum ersten Mal in einer Kirche die Gegenwart Gottes spürte. Und ich wusste nicht einmal, wie ich es beschreiben sollte. Ich wusste nicht einmal, dass es die Gegenwart Gottes war, aber ich habe sie gespürt. Ich konnte es meiner Mutter nicht erklären. Erst neulich war ich mit Justin zusammen und er schaute seine Lieblingssendung, die wir ihm erlauben. Ich setzte mich neben ihn und dachte mir, ich gebe ihm das Wort Gottes weiter, über die Versuchung von Jesus in der Wüste und wie er mit »Es steht geschrieben« antwortete. Ich zeigte ihm in der Bibel jede Stelle, an der Jesus sagte, »Es steht geschrieben« und sagte zu Justin, »Siehst du, Justin, es steht geschrieben.« Jesus sagte immer wieder, »Es steht geschrieben.« Und mein Neunjähriger war etwas abgelenkt, blickte zwischen mir, den Versen und dem Fernsehprogramm hin und her. Ich wollte es nicht ausschalten, denn es war seine Zeit zum Schauen. Ich drang in seine Zeit ein. Wir erlaubten ihm diese Zeit. Aber ich teilte ihm Gottes Wort mit, weil ich dieses Prinzip kannte. Der Sämann sät den Samen und geht schlafen. Und wie der Samen wächst, weiß er nicht. Jedenfalls zeigte ich ihm, wie Jesus sagte, es steht geschrieben, als der Teufel sagte, wenn du Gottes Sohn bist. Und ich erklärte ihm, dass das Wenn der Zweifel ist. Der Teufel versucht immer, uns zweifeln zu lassen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Ich erzählte ihm davon, wie mir auffiel, dass Gott zu Jesus gesagt hatte, du bist mein geliebter Sohn. Und dann kommt der Teufel mit, wenn du Gottes Sohn bist. Er lässt natürlich das Wort geliebt weg. Er erinnert Jesus nicht daran, dass er Gottes geliebter Sohn ist. Mir fiel also auf, dass das Wort wenn Zweifel sät. Wenn. Wenn. Ich wusste nicht, ob er zuhörte, aber ich sagte es trotzdem. Es war nur ein kurzer Moment. Man muss nicht viel Zeit verwenden, um Gottes Wort an die Kinder weiterzugeben. Aber am nächsten Tag, während wir Besorgungen machten, war Wendy bei mir. Und ich erwähnte so nebenbei das Thema Ausgehen und die ganzen Corona-Sachen, die jetzt als durch die Luft übertragbar gelten. Und ich verwendete das Wort wenn, was natürlich kein Glaubensbekenntnis ist. Da merkte mein Sohn von hinten an, aber wenn bedeutet Zweifel. Der Herr wird uns beschützen, nicht wenn. Da musste ich mein Wenn zurücknehmen. Aber am Abend zuvor hatte es so gewirkt, als hätte er gar nicht hingehört. Väter und Mütter, wenn wir unsere Kinder erziehen, lasst einfach das Wort fallen. Lasst es fallen. Sie hören zu. Sie mögen nicht so aussehen, als ob sie zuhören. Aber meistens tun sie es. Meistens nehmen sie es auf und das Wort kann in die tiefsten Winkel ihres Geistes eindringen, wo es keimen, sprießen und Frucht bringen wird. Und eines Tages, wenn diese Frucht zu euch zurückkehrt, vielleicht nicht gleich am nächsten Tag, wie es bei Justin der Fall war, aber zu anderen Zeiten wird es einfach zum Vorschein kommen. Oder eines Tages erreichen sie einen Punkt der Erkenntnis, der Realisierung der Gegenwart Gottes. Ich erinnere mich an den Tag, als ich als junger Mann das erste Mal betete und mir bewusst wurde, dass Gott mein Gebet wirklich hört. Ich spürte Gottes Gegenwart und fühlte, dass meine Gebete Gehör fanden. Ich betete nicht mehr so wie als Kind. Jetzt wusste ich, dass ich zu einem Gott bete, der zuhört, zu einem Vater, der zuhört. Und das wird auch euren Kindern widerfahren. Aber lasst euch nicht entmutigen und denkt nicht, sie seien nicht interessiert. Gebt sie nicht auf, bevor ihr ihnen eine Chance gebt. Lasst Gottes Wort seine Kraft entfalten. Es geht nicht um eure Überzeugungskraft. Es sind nicht eure Worte. Zitiert einfach das Wort Gottes. Gebt ihnen eine kleine Einsicht weiter, die Gott euch gezeigt hat. Ihr könnt mit ihnen über den Methusalembaum sprechen, über die Kraft des Samenkorns und Gottes Wort. Ihr könntet Punkte aus dieser Predigt an sie weitergeben. Aber macht daraus keine lange Predigt. Wisst ihr, wenn ihr mit ihnen betet, es gibt zwei entscheidende Dinge für eine erfolgreiche und christliche Erziehung eurer Kinder. Wir wollen sie nicht für die Welt, sondern für die Herrlichkeit Gottes großziehen. Das erste ist, mit ihnen zu spielen. Das zweite, mit ihnen zu beten. Merkt euch diese beiden Dinge, ja? Spielt mit ihnen, betet mit ihnen. Ihr könnt nicht nur spielen und das Beten vergessen, das funktioniert nicht. Betet nicht nur und vergesst das Spielen. In dem Fall könnten sie verbittern, wenn sie älter werden. Sie könnten denken, ihr wollt nur Forderungen stellen, ohne Zeit für Spaß zu lassen. Also tut beides. Spielt und betet mit ihnen. Lieber Zuschauer, wenn dies dein Herz berührt hat, bete ich, dass du von nun an Gottes Wort Priorität einräumst. Im Bewusstsein, dass alles, was du in deinem Leben erreichen willst, nicht durch deine Anstrengungen, deine Mühen, deine Klugheit oder deine Intelligenz sich ereignen wird, sondern durch das Wort Gottes, das du in dein Leben aufnimmst. Es mag nicht sofort keimen oder sprießen, aber mit der Zeit wirst du die Früchte sehen. Jesus selbst sagte, der Sämann schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht. Das heißt, wenn du den Samen in das Herz deines Kindes ausstreust, wird er von selbst Frucht bringen. Nicht deine Überredungskünste, nicht deine Weisheit, nicht deine Anstrengungen, sondern von selbst. Die Kraft liegt im Samen. Zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Halleluja! Zum Abschluss noch einmal zurück zu den Worten von Jesus. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Beachtet, sie waren von großer Furcht ergriffen. Nun sehen wir das griechische Wort mega zum dritten Mal. Es gab einen Megasturm, dann eine Megastille und nun eine Megafurcht. Sie fürchteten sich vor dieser wunderbaren Person, unserem Herrn Jesus, der mit ihnen im Boot war. Sie erkannten, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Er ist der Sohn Gottes, der Herr. Erhaben über alles, mächtiger als jeder Feind. Er thront über jedem Virus. Und gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Der erhabene Herr ist über alles souverän, der Höchste. Wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen, gibt er uns seine Weisheit in verständlichen Portionen. Wie der Schnee fällt, wie der Regen fällt. Ich bete, dass dies dich gesegnet hat. Denn ich weiß, dass in den kommenden Tagen das Wort des lebendigen Gottes entscheidend ist. Dies sind die letzten Tage. Denn es wird eine Zeit kommen, und die Bibel sagt, sie hat bereits begonnen, in der eine Hungersnot herrschen wird. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Mit anderen Worten, die Menschen hören nicht mehr auf die Worte des Herrn. Das Angebot ist vorhanden, aber sie nehmen die Worte des Herrn nicht auf. Und aufgrund dieser Hungersnot wird alles in ihrem Leben wie eine Wüste, trocken, dürr und leblos. Doch du, mein Freund, kannst wie ein fruchtbarer Baum sein, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht trägt. Dein Blatt wird nicht verwelken, und alles, was du tust, wird gedeihen. Ich sehe dich als diese Person. Ich habe dir gerade das Wort Gottes gegeben. Nimm das Wort Gottes auf. Es kommt auch in Form eines Bildes. Und das Wort beschreibt den gesegneten Menschen, den Menschen, der über Gottes Wort nachsinnt. Du bist wie ein Baum, Halleluja. Du bist immer grün und alles, was du tust, gerät wohl. Ich sehe jemanden, der sich die Brust hält. Du hast schon seit einiger Zeit Brustschmerzen und gerade jetzt spürst du eine Wärme in deinem Herzen, in deinem Brustbereich. Jetzt, im Namen von Jesus, Gott heilt dich. Gott stellt dich wieder her. Ich habe ein Wort für dich. Harre auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Er wird dein Herz stärken. Da hast du einen Bibelvers. Du wirst ein völlig neues Herz bekommen, ein junges Herz, ein lebendiges Herz. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Wo die Sünde Überhand nimmt, da wird die Gnade noch überströmender. Wo Krankheit zunimmt, strömt die Gnade, die Gesundheitsgnade, umso mehr über. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Es gibt jemanden mit einem Problem im Bereich der Zähne und des Zahnfleisches im hinteren Mundbereich. Gott heilt dich jetzt. Danke, Herr Jesus. Empfange diese Heilung. Jemand hat ein Problem mit dem oberen Rücken, genau dort, wo die Schulterblätter zusammenkommen, in der Mitte, etwas mehr zur rechten Seite. Du hast dort Schmerzen. Gott heilt dich, richtet dich neu aus, stellt dich wieder her. Im Namen von Jesus. Steh auf, bewege deinen Rücken, jetzt im Namen von Jesus. Preis den Herrn. Seht, was der Herr getan hat. Danke, Herr Jesus. Und jemand hat eine Ellbogenverletzung. Du kannst deinen Ellbogen nicht mehr bis zu einem bestimmten Winkel ohne Schmerzen bewegen. Bewege deinen Ellbogen jetzt in diesem Winkel im Namen von Jesus. Gott heilt deinen Ellbogen. Preis den Herrn. Schreib uns und erzähl uns davon, wenn du die hundertfache Heilung erlebst. Lob den Herrn. Es geschieht gerade jetzt. Du empfängst eine vollständige Heilung für deinen Ellbogen. Teile uns deine Erfahrungen mit. Ich sehe jemanden, der oft unter Migräne leidet. Und sogar jetzt gerade, als der Gottesdienst begann, hattest du einen Migräneanfall. Jetzt hat es sich etwas gebessert. Aber Gott verkündet, dass er dir jetzt im Namen von Jesus eine dauerhafte Heilung schenken wird. Es passiert dir oft, aber jetzt ist deine Zeit der Befreiung gekommen. Empfange diese Heilung im Namen des Herrn Jesus Christus. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis den Herrn, preis den Herrn. Ein älterer Mann schaut gerade zu, der besorgt ist. Eine Furcht vor dem Tod hat sich in dein Leben eingeschlichen. Früher hattest du keine Angst vor dem Tod, aber jetzt fürchtest du den Tod. Es ist, als würdest du in allem den Tod vor dir sehen. Der Feind spielt mit deinem Verstand. Jetzt, im Namen des Herrn Jesus Christus, möge der Herr durch seine vollkommene Liebe diese Furcht aus deinem Herzen verbannen. Im Namen Jesu, im Namen des Herrn Jesus Christus, sei frei von dieser Furcht. Im Namen des Herrn Jesus Christus wirst du ein langes Leben führen. Hör zu, es steht geschrieben, er wird dich mit langem Leben sättigen. Nimm dieses Wort an, sag, ich nehme dieses Wort an. So wie die Jünger, die über das Wort nachsinnen sollten, lasst uns hinüberfahren. Wir werden sicher auf die andere Seite gelangen. Und du wirst so sicher auf der anderen Seite ankommen wie sie. Mit langem Leben wird er dich sättigen. Danke, Herr Jesus. Preis den Herrn. Falls du Jesus noch nie als deinen Retter und Herrn angenommen hast, möchte ich jetzt mit dir beten. Sprich von Herzen mit. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass du ihn von den Toten auferweckt hast, als ich in ihm gerechtfertigt wurde. Ich danke dir, Vater. Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Und ich danke dir, dass mein Leben von nun an ein Leben voller Gnade, Heiligkeit und Gerechtigkeit mit dir ist. Ich danke dir, Vater Gott, dass ich ein Überwinderleben haben kann, ein siegreiches Leben im Namen von Jesus. Ja, lieber Zuschauer, das geschieht mit dir. Es hat jetzt gerade im Namen von Jesus stattgefunden. Dein Leben hat sich jetzt verändert. Das Wort Gottes ist zu dir gekommen und du wurdest wiedergeboren. Von nun an wirst du das himmlische Leben führen. Preis den Herrn. Preis den Namen Jesus. Preis den Herrn. Halleluja. Ich sehe noch jemanden, der ringt. Tatsächlich hast du schon eine Weile zugeschaut, aber etwas in dir hält dich davon ab, wirklich zu glauben. Lass mich dir etwas sagen. Das ist etwas Übernatürliches. Es kommt nicht von Gott. Es ist etwas Böses. Und im Namen von Jesus sei jetzt befreit, um den Herrn Jesus Christus anzunehmen. Im Namen von Jesus. Die Finsternis ist gewichen. Du bist jetzt frei, Jesus anzunehmen. Bete einfach das Gebet, das ich eben gebetet habe. Sag einfach, Herr Jesus, tritt in mein Leben. Ich erkenne dich als meinen Retter und meinen Herrn an. Ich vertraue auf dich. Preis den Namen Jesus. Steht auf, Gemeinde. Wir werden Gottes Wort aufnehmen. Wir werden mit Freude ausziehen und die ganze Woche über in Frieden geleitet werden. Möge der Herr dich in dieser kommenden Woche mit den Segnungen aus Epheser 1 und den Segnungen aus 5. Mose 28 segnen. Mögen sie alle in dieser Woche in deinem Leben Wirklichkeit werden. Der Herr behüte dich und deine Lieben, schütze euch vor jedem Virus, vor jeder Krankheit und Plage, vor jeder Gefahr und jedem Übel. Der Herr bewahre dich vor der Macht des Bösen durch sein Blut. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Mögest du in dieser Woche überall, wo du hingehst, die Gunst Gottes erfahren und durch Gottes Gnade stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Lasse der Herr diese Woche sein Angesicht über dir und deinen Lieben scheinen und schenke euch seinen Shalom-Frieden. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Amen.